Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Heute mit dem Hörspiel, das mit dem Hörspielpreis der ARD 2021 ausgezeichnet wurde. Dieses Hörspiel dokumentiert Zeitgeschichte und die Bedeutung des Mediums Radio. Genauer gesagt, des Mediums Radio in einer demokratischen Gesellschaft. Das semidokumentarische Hörspiel erinnert an den Prozess gegen Adolf Eichmann, einem jener Männer, die maßgeblich die Ermordung von Millionen von Menschen geplant und organisiert haben. Eichmann gelang es, wie vielen anderen Nazis, wie zum Beispiel Josef Mengele, nach dem Krieg über Südtirol nach Argentinien zu flüchten. Dort lebte Eichmann mit Familie, bis ihn im Mai 1960 Agenten des israelischen Geheimdienstes Mossad nach Israel entführten. Dort wurde er unter anderem wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wegen Kriegsverbrechen und wegen Mitgliedschaft in einer verbrecherischen Organisation angeklagt. Heute, vor 84 Jahren, ließ Adolf Hitler Soldaten der Wehrmacht in Österreich einmarschieren. Und bald nach dem sogenannten Anschluss Österreichs war auch Adolf Eichmann in Wien tätig. Nur wenige hundert Meter von hier, vom Funkhaus entfernt, in der Prinz-Eugen-Straße, hatte Eichmann sein Büro, von dem aus die Vertreibung der jüdischen Bevölkerung organisiert wurde. Zentralstelle für jüdische Auswanderung nannten die Nazis diese Behörde, die in einem von ihnen beschlagnahmten Palais der Familie Rothschild eingerichtet worden war. Jüdische Mitbürger sollten, nachdem man sie um ihren Besitz gebracht hatte, zur Ausreise gezwungen werden. Eichmann und seine Männer waren in Wien sehr erfolgreich und so wurden auch in Berlin und in Prag ähnliche Büros geschaffen. Aber Adolf Eichmann war nicht nur ein ausführender Bürokrat. Er hat zum Beispiel im November 1938 bei den Novemberpogromen in Wien die Zerstörung des Tempels in der Seitenstettengasse kommandiert. Ab Herbst 1941 war es dann jüdischen Mitbürgern verboten, auszuwandern. Und Adolf Eichmann war der Mann, der das Referat 4 des sogenannten Reichssicherheitshauptamts leitete. Das war jene Stelle, die für die Organisation der Deportation von Millionen von Menschen aus Deutschland und den besetzten Gebieten in die Vernichtungslager zuständig war. Der Prozess gegen Adolf Eichmann in Israel wurde im Radio übertragen und war für viele ein Schock. Denn Zeuginnen und Zeugen aus allen europäischen Ländern, aus den Ghettos und aus den Todes- und Arbeitslagern berichteten erstmals von Verfolgung und Vernichtung. Zum ersten Mal blieben diese Aussagen nicht innerhalb eines Gerichtssaals, sondern wurden, wie auch die Aussagen Eichmanns, live in die Häuser und Wohnungen in ganz Israel übertragen. Zum ersten Mal drang damit die Realität der Shoah in ihrer ganzen Dimension, das, was bisher oft verdrängt und verschwiegen worden war, in die Öffentlichkeit. Die besondere Leistung dieses dokumentarischen Hörspiels, so die Jury, die dieses Hörspiel mit dem Hörspielpreis der ARD ausgezeichnet hat, besteht darin, dass es sich nicht auf die Person Eichmann fixiert, sondern stattdessen die Bedeutung dieses Prozesses für die israelische Gesellschaft und die Rolle, die dabei das Radio spielte, eindrücklich aufzeigt und verhandelt. Du, sag mal, in einer Minute fängt jetzt der Bericht an. Ja. Ja, ich freue mich. Für dich. Finde ich auch, genau. Das ist so eine leichte Neigung, ist ganz schön. Ich kann auch noch einen Tick näher kommen. So ist okay. Adolf Eichmann, ein Hörprozess. Ein dokumentarisches Hörspiel von Noam Brusilowski und Ofer Waldmann. Im Mai 1960 wurde Adolf Eichmann, einer der Hauptdrahtzieher des Holocaust, der systematischen Ermordung der europäischen Juden, in seinem Versteck im argentinischen Buenos Aires ergriffen und nach Israel gebracht, wo er vor Gericht gestellt wurde. Zwischen 1939 und 1945 hatte SS-Obersturmbannführer Eichmann das sogenannte Judenreferat im Reichssicherheitshauptamt geleitet. Von seinem Berliner Büro aus hatte er die Deportation der Jüdinnen und Juden

Noch einige Literaturhinweise. Hannah Arendts Buch über den Prozess gegen Adolf Eichmann mit dem Titel Eichmann in Jerusalem, ein Bericht von der Banalität des Bösen, ist bei Piper erschienen. Von Claude Lanzmann seien zwei Bücher empfohlen. Shoah mit einem Vorwort von Simone de Beauvoir bei DTV und Der Letzte der Ungerechten über Benjamin Murmelstein, der mit Eichmann während dessen Zeit in Wien zu tun hatte, erschienen bei Rowohlt. Fünf